Chaosmagie war mir bis zur Sendung Metatheorien eigentlich kaum ein Begriff. Bernhard Reicher hat ihn damals angesprochen und ja, hat mich irgendwie neugierig gemacht und er hat jetzt auch den Kontakt zu meinen Gästen hergestellt, was ich danke an ihn. Chaosmagie, ein sehr spannendes Thema, glaube ich. Und ich habe mir zwei Chaosmagier heute ins Studio geholt und freue mich, dass ihr beide den Weg hierher gefunden habt. Das ist ja eine Ausnahme. Normalerweise finden ja fast die Sendungen ausschließlich nur mehr über Telefon statt. Und das ist eigentlich fast schon ungewohnt jetzt, dass da jetzt Leute im Studio sitzen. Aber ist das ja nett. Hallo. Ja, hi. Doris, fangen wir vielleicht mit dir an. Magst du vielleicht ein bisschen was erzählen über dich und vor allem auch, wie du dann zur Chaosmagie kamst? Okay, wo fange ich da an? Also ursprünglich, ich fange damit an, wie ich überhaupt zur Magie gekommen bin. Das ist mir lieber. Und zwar war das vor ungefähr 19 Jahren, da ist einmal mein Weltbild ein bisschen gecrashed. Also hatte so ein atheistisches Weltbild. Ich bin an Naturwissenschaften interessiert. Ich habe Physik, Mathematik, Lehramt studiert und bin gerade an der Diplomarbeit. Und habe mir gedacht, naja, da kann ich über diese Schiene mein ganzes Weltbild erklären. Das hat dann nicht so ganz funktioniert in manchen Bereichen und habe dann festgestellt, da gibt es Leute, die sprechen von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Und zum Beispiel Magie. Und ich mag Sachen nicht, von denen ich keine Ahnung habe. Und habe mich dann eben zum Informieren angefangen, habe vor allem Bereich Neuheidentum Kontakte geknüpft, mich mit Leuten unterhalten, bisschen was gelesen und bin dann vor circa 3 Jahren auf den IoT gestoßen. Das war bei einer Veranstaltung, da war jemand aus Großbritannien in Österreich und der hat einen Vortrag gemacht und da war ich anwesend, hat mich zum Interessieren angefangen, habe wieder nachgeforscht und habe dann das Buch gelesen, das ist das, was auf der Homepage veröffentlicht ist, hier. Das ist ein PDF, das ich also mit dem Ankünder verlinkt habe, ja. Ja, und da standen einige Sachen drinnen, die haben mich so fasziniert, dass ich da eben weitergegangen bin und nun seit 2 Jahren beim IoT bin, glaube ich. Wunderbar. Werner, wie war denn dein Weg in diese ganze magische Welt? Ich bin später drauf gekommen, das war ein spiritueller Weg. Aha. Aber viel später. Ich war schon als Kind eindeutig metaphysisch interessiert. So, zur Kindergartenzeit war der liebe Gott heißes Thema, ja, wirklich. Ah, okay. Ja, wirklich, ja. Heißes Thema und so. Löcher in den Bauch gefragt allen und so weiter. Und das ist dann halt in der Schule irgendwann einmal wirklich grob, wie soll ich sagen. Also die Kirche war keine Heimat für mich, das hat sie irgendwann in der Schule, später in der Oberstufe oder so spätestens erkannt. Je stärker der Geist worden ist, desto stärker ist das schwächer worden einfach. Aber was ist genau schwächer worden? Mein lebendiges Interesse für Metaphysik, okay, für was Spirituelles, vielleicht Gott, keine Ahnung, muss man mal genau hinschauen, wie gut der Typ ist, ja, aber grundsätzlich sehr, sehr offen auch, ja. Und ja, dann Oberstufe kann ich mich erinnern, da war ich sehr, sehr rational dann schon bereits und so Existenzialismus und so Dinge, also wenn der starke Geist hochkommt, zuerst einmal sicher in die andere Richtung gehen. Darum habe ich das auch später nicht kapiert. Ich bin aus Neugierde, habe mich selber als Atheist begriffen, eher aus Machtfragen heraus auf eine Sache einlassen, die Freunde betrieben haben in meinem Umfeld. Ja. Und Seminare besucht und so habe dann festgestellt, eine Ritualmagie, na, zumindest macht es mal Spaß, interessant, ja. Mhm. Obwohl ich immer schon gemerkt habe, ich habe ein bisschen Traut in die Richtung und derartige Dinge haben mich halt interessiert und so. Aber vor über 20 Jahren bin ich dorthin gekommen in das Eck und gelandet und sehr gern dort gewesen. Auch noch, wenn ich seither starke Metamorphose durchgemacht habe, wer ich bin und warum ich das mache und so weiter. Und okay. Also das hat angefangen mit einer Neugierde und mit einem Beeindrucktsein und Wissen irgendwo im Bauch. Es gibt schon noch mehr als nur das Newtonsche Weltbild und die harte Physik. Das Welt besteht aus noch irgendwas dazu und da war Verlockung auf jeden Fall, das rausfinden. Jetzt beschäftigt ihr euch aber beide sehr intensiv mit Magie. Und wir haben es ja vorher schon kurz angesprochen, mit einer Art von Magie, die jetzt nicht unbedingt Illusionskunst ist, was natürlich auch sehr schön ist, aber es ist eigentlich schon was völlig anderes bei euch. Aber was hat euch denn, wenn überhaupt, von der Realität von Magie jetzt im nicht nur im metaphorischen Sinne, sondern im tatsächlichen praktischen Alltag anwendbar überzeugt? Seid ihr da überhaupt überzeugt schon oder seid ihr da noch am Suchen? Oder? Ja, der Geist rockt auf jeden Fall, so viel bin ich mir immer sicher. Ich bin jetzt 45, ja, lang genug Zeit gehabt, meine Zensoren da immer noch ein kleines Stück mehr klein zu machen. Und sicher harte Arbeit. Also ich glaube inzwischen, der Geist kann alles, was er selber glaubt, was er für möglich hält selber. Ja. Und ich weiß, dass mein Geist noch nicht so viel kann, aber wenn es du in der Sendung bringst, Leute lassen ihre Finger nachwachsen oder ähnliche Dinge. Also Finger nachwachsen kann ich mir jetzt nicht erinnern. Ja, vielleicht was woanders, aber was auch immer, der Geist jedenfalls ist aus meiner Sicht. Ah ja, mit über Hypnose. Genau, dort war das. Da habe ich es wieder. Andreas Winter, genau. Also es gibt auf jeden Fall ganz eindeutig nachvollziehbare Erlebnisse, wo wir genau wissen, da wurde was erzielt. Ja. Ein Freund von uns liegt in London im Spital, Hepatitis, Probleme, hat wirklich. Und seine Crew lädt ein in einen Club. Ja. Der ganze Club feiert ein Ritual für den Zweck, dass der was tun kann. Und in einer schlechten Lage hat er binnen einer Woche sich seine Situation so gut verbessert, dass er das Krankenhaus verlassen hat. Ja. Und immer wieder, ich meine, so Kleinigkeiten wie das Telefon läutet und du weißt, wer dran ist. Na okay, ja, das kennen wir ja alle. Also, aber bis hin zu großen Dingen, ja. Und eine Vielfalt solcher Dinge haben für mich selber, und das ist sehr subjektiv, ja, ich erwarte nicht irgendjemanden jetzt mit meiner Evidenz zu überzeugen, aber für mich ist das eine Sache, die sitzt im Bauch. Ich weiß, dass für mich Geist wirkt, ja. Und normalerweise brauche ich aber gute Evidenz und bin nicht sehr leichtgläubig, sondern denkt ihr da die Sachen auch durch. Leuchtgläubig ist ein schöner. Also mehrere Beispiele, die du jetzt dann vielleicht noch aufzählen könntest, die dich überzeugt haben, dass sehr wohl nicht Newton-Effekte beobachtbar sind. Nein, einfach auch Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren sollten. Oder sonderbare Zufälle sind. Ja, ich glaube, wer die Augen offen hält, wer das für möglich hält, ja, der hat schon irgendwie die Barrieren im Kopf beseitigt, um das wahrnehmen zu können. Also, ja. Und wer sowieso glaubt, das kann nicht gehen, das wird nie gehen, dem kannst du, keine Ahnung, ja, das hinlassen. Keine Ahnung, irgendeine große nicht wegzuleugnende Sache sagen und er wird sie trotzdem nicht gesehen haben. Vielleicht nimmt er sie ja nicht einmal wahr. Ja. Ja. Gab es bei dir da auch so Erlebnisse, Schlüsselerlebnisse, die du erzählen willst? Konkretes Erlebnis mag ich jetzt nicht erzählen, aber für mich ist es eben wichtig, dass das Ganze in meinem Alltag funktioniert. Also ich mache Magie und mein System, wo ich das teste, ist eben mein Leben. Und wenn mein Leben sich dadurch so verändert, dass es mir einfach besser geht, dass ich die Sachen machen kann, die ich machen möchte, dann hat das Zeug schon funktioniert für mich. Dann ist es schon das absolut Großartigste, was ich damit machen kann, nämlich mir geht's gut, ich mache neue Erfahrungen und natürlich habe ich solche Erlebnisse gehabt. Mir fällt nur jetzt gerade keins ein, das ich im Radio erzählen mag. Okay. Aber Standardbeispiel sind so Sachen eben wie Parkplatzzauber. Ja. Ja. Ich meine, unter Kollegen irgendwie auch geflügelter Witz, ja, wenn du wirklich mit dir im Einklang bist, ja, ausgerichtet mit dem Universum, dann ist ein Parkplatz in der beschissensten Situation trotzdem kein Problem. Ja. Dort, wo du ihn brauchst, ist er. Du machst das mit Lockerheit, du fährst hin, du kack erst nicht rum. Ja, und er ist da und du nimmst dann. Danke, ja, das war eh klar. Ausdruck deiner Größe zum Beispiel. Ja. Und wenn du das aber irgendwie schlecht drauf bist und keine gute Magie zusammenbringst, weil es keine Ahnung, dich gestritten hast oder irgendwo abwesend bist oder keine Ahnung, was für Drama du gerade reitest, ja, dann wird das mit dem Parkplatz wahrscheinlich das nächste Drama werden. Ne? Wobei sie für mich natürlich die Frage stellt, wo ist der Unterschied zwischen, oder wo ist der Übergang zwischen Magie und oder zwischen dem normalen Leben und natürlich positiv denken und so und Magie dann? Der ist offensichtlich fließend, oder? Den gibt es bei mir nicht. Also, ja, ein bisschen näher muss zum Mikro kommen. Okay, den gibt es bei mir nicht. Ja? Ich habe jetzt doch ein schönes Beispiel. Und zwar diese Tage mit dem linken Fuß aufgestanden sein, ja? Ja. Das heißt, du bist von vornherein in dem Tag drinnen, alles geht scheiße, der LKW spritzt dich gleich in der Früh an und du bist von oben bis unten nass und du denkst dir, was soll das für ein Tag werden? Normalerweise bin ich immer in diesen alles ist scheiße Tagen drinnen geblieben und wusste nicht, wie ich rauskomme. Es sind einfach so kleine Techniken, die ich mittlerweile gelernt habe, wie ich einfach meinen Geist so umstelle und damit eben die positiven Sachen anlock und diese Alles-ist-Scheiße-Tage umdrehe. Das heißt, ein Alles-ist-Scheiße-Tag wird zu einem, ja, ich liebe den Tag, und das ist das Beste, was mir an Magie passieren kann. Ja, das Interessante ist ja, dass das tatsächlich funktioniert, ne? Weil, also wenn wir wirklich in unserem, sagen wir mal, newtonschen Weltbild versuchen, das zu erklären, haben wir dann einmal den Funken einer Chance, aber es, ich meine, das, du nennst das jetzt Magie, andere nennen das Gesetz der Anziehung. Keine Ahnung, wieder andere sagen es einfach, ja, wenn es gut drauf bist, dann läuft's und wenn nicht, dann nicht. Im Grunde kennt es jeder, aber kann es sein, dass Magie vielleicht der Versuch ist, das bewusst zu formalisieren? Diese Binsenweisheit, wenn man so will? Ja, also Magie ist einmal ein sehr, sehr weites Feld. Ne? Also du kannst also mal die Kontrolle deiner eigenen Stimmung, deiner eigenen Emotionen kannst sicher auch trainieren, ohne dass du jetzt irgendjemandem einen magischen Kontext gibst. Ja. Auf der anderen Seite wiederum, wenn du Ritualmagie machst, da geht es um Bewusstseinszustände, du willst in Trance versetzen und derartige Dinge, oder du willst Konzentrationshalten und richtest dich auf eine Sache und auf einen Gedanken aus oder irgend sowas. Ja. Dort ist Geistesschulung halt auch wichtig und Emotionsschulung, und da sind diese Dinge halt Techniken, und da bist du froh, wenn du das auch entwickelst. Also insofern überschneiden sich die Dinge da, aber ich würde zum Beispiel mal sagen, ganz eindeutig Magie ist es, obwohl man es hinterfragen wird können noch, aber vielleicht ist ganz eindeutig Magie, wenn mein Nachbar krantig aufsteht und ich schaffe es, dass sie der in der Sonne verwandelt, der Typ. Weil man mit meinen eigenen Emotionen, okay, habe ich halt meine Hausaufgaben gemacht oder NLP angewandt oder keine Ahnung, irgendwas, ja. Bei dem da drüben wird schon ein bisschen spannender, ja. Mhm. Und so, also es gibt durchaus so den Anspruch, bei manchen, nicht bei allen, ne, und die versteifen mich da auch nicht drauf, dass man sagt, Magie soll was in der Welt verändern. Das ist ja so richtig die spannende Sache, ne, dass ich mir jetzt noch irgendwas vorstelle oder mich in der Emotion hineinbewege. Hm, wichtig, sehr hilfreich, ja, denke ich, sollte jeder können. Aber halt irgendwie am Rande von einer Magie, so wie wir es sehen. Ja. Aber für mich, weil du die Frage vorher gestellt hast, ganz wichtig, ja, Magie ist nichts, was ins Eck gehört. Du so die, wie viel Alltag verträgt Magie oder so, irgendwie hast du das genannt. Ne? Und ja, ja, vor allem der Übergang. Ne? Also ich meine, weil aus meiner Sicht ist da eben keiner. Ja. Ja. Es gibt ja wohl die Leute, die kommen, ja, mit der Krawatte, legen die Krawatte an, ziehen die Robe an, so jetzt machen wir Ritualmagie, gehen wir in den Kreis und dann fährt es irrsinnig und nachher legen wir die Robe wieder ab und die Krawatte an. Und fährt es dann auch? Ja, schon, also solche Leute, aber das ist vielleicht eine Stilfrage und eine Entscheidungssache auch. So wie ich sage, für mich ist die Welt in sich magisch und lebendig und mit der will ich interagieren und das begreife ich irgendwie in der weitesten Übersetzung als meine Magie. Das ist halt sehr subjektiv, ja. Und vielleicht sind wir uns einig, wir alle drei, die wir da sitzen, dass man das so sehen kann. Andere sehen es möglicherweise nicht so. Ich kenne etliche. Und das ist deren freie Wahl, ja. In diesem Artikel, den ich da auch verlinkt habe, über Chaos und Magic mit CK, habe ich einen sehr schönen Satz gelesen. In einem unkennbaren Universum hat kein Glaube Gültigkeit. Dennoch ist jeder Glaube gültig, solange der Gläubige ihn als Hilfsmittel, eine notwendige Illusion betrachtet und solange er weiterhin für ihn arbeitet. Glaube. Das ist jetzt irgendwie so meine Überleitung in die Chaosmagie. Mhm. Denn was unterscheidet denn jetzt den normale Magie ist eigentlich jetzt schwer zu sagen. Die traditionellen magischen Schulen, da gibt es irgendwie was, Wicca, ja gut, es gibt den Satz, es gibt was auch immer. Die Ritualmagie, die klassische, und dann gibt es tausende Sonder- und Einzelformen noch. Es gibt zum Beispiel die Mythomagie, die ein System ist, das unser gemeinsamer Freund Bernhard Reicher erschaffen hat. Aber was ist jetzt eigentlich Chaosmagie? Naja, wenn du von der Richtung Glaube kommst, ja, ganz wesentliches Alleinstellungsmerkmal aus meiner Sicht für die Chaosmagie ist die Sache mit dem Paradigmenwechsel. Ja. Also so als Magier schaue ich mich um auf der Welt und sehe halt diverse Glauben instanziert, ja, und die machen schon auch, wenn sie Messen abhalten, Rituale und so weiter, da geht was, die tun was. Da kann ich beobachten, dass Glaube ein sehr wesentlicher Bestandteil irgendwie von so einer magischen Welt ist. Ja. Aber frecher Chaosmagier, der ich bin, sage ich, okay, wenn Glauben Teil der magischen Praxis und der magischen Technik ist, dann steht er zur Disposition, dann kann ich ihn einsetzen, dann kann ich ihn austauschen. Ja, dann kann ich den Glauben verwenden, den ich für spezielle Arbeit, für ein spezielles Anliegen haben will oder der mir irgendwie passend erscheint, mit dem ich gut kann oder sowas. Und das Ganze fassen wir halt zusammen unter diesem Stichwort Paradigmenwechsel, was dann so weit führt, dass sich die Chaosmagier, wenn sie treffen am selben Abend, vielleicht ein schamanistisches Ritual machen und ein Voodoo-Ritual. Mhm. Nacheinander. Getrennt, ja. Aber dieselben Leute sich hinsetzen und irgendwas Indianisches machen, ja, und weil es halt eher vorschlägt und mitbringt oder man halt mit dem Paradigma arbeiten will, mit dem Glaubenssystem. Und dann kommt der andere und bringt sein Stück mit und dann arbeiten die halt über afrikanisches Paradigma und Voodoo und derartige Dinge. Ja, das heißt also, Chaosmagie, um das jetzt vielleicht noch herauszuarbeiten ein bisschen mehr, unterscheidet sich von traditionellen magischen Strömungen, dass sie alles verwendet, was irgendwie funktioniert und sich einen Dreck drum schert, ob welchem System das gerade angehört, welcher Glaube da noch irgendwie dranhängt, ob sie jetzt das nächste Ritual völlig von dem unterscheidet, mhm, oder also sehr pragmatisch. Man nimmt einfach, was funktioniert, her, ja, und verwendet es, und wenn es nicht mehr funktioniert, weg damit. Undogmatisch und pragmatisch. Was funktioniert, ist gut. Kommt in den Topf. Das heißt aber, ich bin in diesem Thema jetzt erst die letzten zwei Wochen so richtig eingestiegen. Eine Sache, die da aber auch immer wieder so herausgestrichen wird von Chaosmagiern, und ich glaube, die unterscheiden sich auch alle wie Tag und Nacht untereinander, ist, dass also diese jegliche Art von System, jegliche Art von Zwang, jegliche Art von, ja, System, wo man ganz einfach hergeht und sagt, okay, das ist jetzt da innerhalb dieses Systems, das befindet sich außerhalb und wir können nur dieses abgeschlossene System verwenden, dass sie das einfach ablehnen und das irgendwo abstrahieren. Andererseits, wenn ich mir den IoT anschaue, der ein chaosmagische Vereinigung ist, dann, und dieses Buch, das da auch verlinkt ist, das du gelesen hast und dich auf diese ganze Sache da angespitzt hat sozusagen, das ist ein sehr striktes und sehr rigides System, das da gefahren wird. Wie verträgt sich das? Naja, die Illuminaten von Thanateros, der IOT, ja, ja, ist ja kein Zaubersystem, das ist ein Orden, da geht es nur um die Organisation von einem Netzwerk von Leuten. Ja. Ja, was die jetzt inhaltlich zaubern sollen, darum geht es dort nicht, das steht frei. Was die Leute verbindet, ist, dass sie alle Chaosmagier sind, aber halt mit welchem Paradigma sie arbeiten, mit welchen Techniken, das ist deren Sache. Der IOT ist nur ein Netzwerk, wo sich die Leute halt irgendwie gegenseitig sagen, okay, da ist eine Mindestausbildung, die man halt machen muss, ein bisschen Übungen halt machen und solche Sachen. Und dann halt tempeln Leute, die sich regelmäßig treffen, gemeinsam ihre Rituale entwerfen und die durchführen. Und dabei die Themen bearbeiten, an denen sie persönliches Interesse haben. Ja. Mhm. Und die Offenheit kommt da gar nicht so sehr irgendwie von der Tatsache, dass da Orden ist. Man kann Chaosmagier sein, der allerbesten Qualität, ohne diesen Orden jemals von innen zu sehen oder mit Leuten von dem Orden zu sprechen oder irgend sowas. Darum geht es nicht, sondern für uns ist es einfach ein Hilfsmittel, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die genauso verrückt sind. Ja. Das hilft einfach, das macht es einfach leichter. Und die Offenheit kommt, glaube ich, eher so aus der Genesis, also aus dem Entstehen der Chaosmagie selber. Das waren einfach in den 70er Jahren irgendwelche. Zu dem möchte ich ja gleich kommen, zu den Wurzeln, ja, okay, und so weiter. Ja. Aber ich möchte noch ein bisschen darauf beharren, weil das ist schon klar, aber ich habe mir dieses PDF wirklich ganz durchgelesen und da wird ja schon sehr deutlich davon gesprochen, dass also erstens einmal gewisse Ränge auch also existieren, wo man durch gewisse Rituale, die nicht näher beschrieben werden, aufsteigt. Und dann gibt es da schon ein Regelwerk, das aber auch offenbar erst dann, wenn man wirklich dabei ist beim Verein, einem zugänglich wird. Also, nein. Gibt es nicht. Also, nein, also das ist das Regelwerk. Also das Regelwerk ist das offen dargelegte Regelwerk, also das Statut, ja, des Pakts. Nein, da gibt es aber den Satz, dass also bei der Einweihung derjenige dann die Instruktionen erhält. Er kriegt Zeichen und Passworte. Weil wir uns anonym treffen. Niemand muss seine Identität preisgeben und darum sind die Tempeltreffen und die Pakttreffen halt mit Zeichen und Passworten geschützt, damit da niemand drin sitzt, der behauptet, ich bin ja eh von eurem Verein, da zuerst einmal kommt. Warum darf da niemand drin sitzen? Also, ja, ich bin eh nicht, also persönlich halte das für nicht sehr notwendig, aber andere tun das. Mhm. Da geht es einfach nur um den Schutz der privaten, persönlichen Existenz. Okay. Ja gut, das verstehe ich. Also wenn man manchen Berufssparten vielleicht dann, wenn bekannt wird, dass man Chaosmagier ist, dann wäre das wahrscheinlich eher weniger zuträglich. Ja, ja, ja, ja. Drum, das ist das Versprechen, das wir uns auch gegenseitig geben, wenn wir da aufgenommen werden. Ja. Aber des Weiteren, was es gibt, sind Archive von Ritualen, die Leute untereinander mal also gemacht haben und sich gegenseitig aufgehoben haben und so weiter. Ne. Und die sind halt auch nur familienintern. Mhm. Ja. Nicht einmal alle, ja. Also dieses ganze Regelwerk, wenn man so möchte, ist rein ein organisatorisches Regelwerk auf einer, wenn man so will, Metaebene und hat keinen Einfluss darauf, was genau, also was und wie es gemacht wird, sondern nur Kommunikationskanäle. Ja, genau. Okay. Ja, nationale und internationale Strukturen. Ja. Und diese Grade, die da drinnen sind, die haben ja auch mit magischer Reife nichts zu tun. Ja, das ist extra so gemeint. Ja. Es gibt dann, wenn du aufgenommen wirst, gibt es den untersten, den vierten Grad, da bist du einmal eine Zeit lang auf Probe, bis nach einiger Zeit alle sehen, okay, du machst deine Arbeit, du stehst auf deinen Beinen und die Chemie stimmt, mit dir können wir. Ja? Ja. Dann komm an Bord, ne, dann kriegst du den dritten Grad und bist Teil der Familie und ab dem Moment hoffen alle, du machst dein verrücktes Ding, ja, auf deine Art und Weise. Und okay. Und der zweite und der erste Grad, das sind nur mehr so, wenn du eine Sektion leiten willst oder solche Geschichten oder wenn du organisatorisch tätig werden willst und so. Gut, aber das kann ich mir jetzt eindeutig erinnern, dass das auch an der magischen Reife oder nein, oder so. Nein. Steht aber drinnen. Also nein, das hat mit der magischen Reife nichts zu tun. Du hast. Oder am Können, ich weiß nicht genau, wie es ausdrückt wird. Es ist so ähnlich, du musst ein Programm durchmachen, so wie es beim Eintritt einmal, keine Ahnung, Meditationsübungen und solche Sachen machen musst. Du musst ein bisschen später beweisen, dass du gewisse magische Arbeiten gemacht hast, dass du Praxis hast. Ja? Aber niemand wagt zu behaupten, dass die Leute mit den Rängen, dass die besser sind oder dass die mehr gemacht haben. Weil jemand, der kein Amt anstrebt, ja, der wird das einfach nie machen. Mhm. Es ist auch so, dass wenn du den Rang inne hast, aber dann das Amt ruhen lässt, also du tust nichts, ja, dann hast du schon wieder Probleme und dann musst du schon rechtfertigen, warum du deinen Grad hast. Mhm. Ja, gehst wieder zurück und solche Geschichten. Okay. Was heißt die Wurzeln der Chaosmagie, also wenn man das jetzt einmal geschichtlich betrachtet? England, ja. Blumenkinder, Stonehenge und Co. Aha. Na, ein bisschen später. Aber 70er Jahre, langjährige bärtige Engeln da auf der Insel, ja. In der Tradition halt, ja, von Kapuzenmagie, ja, John Doe, weiter. John Dee, ja genau, Alistair Crowley und lauter so Leute, und aber gleichzeitig auf der Uni und studieren Physik und keine Ahnung, ja, und das sollst du irgendwie in deinem Hirn und in deiner Seele integrieren, ohne dass du schizophren wirst, ja, brauchst ein neues Paradigma, ja, das ist dabei entstanden, ja, die Typen schauen also, was hat der Heisenberg gesagt, also der Einstein und so weiter, ja, also mit dem Blick in die Sterne quasi, ja. Motorisierte Menschen machen Magie und das kommt dann dabei aus, so solange sie sich einigermaßen ernst nehmen. Mhm. Ja. Die haben das dann halt irgendwann, glaube ich, Ende der 70er Jahre Chaosmagie genannt und halt ein paar Bücher geschrieben, Artikel, und es ist langsam gewachsen. Deutschland war mal eine Zeit lang ganz gut und Österreich war mal ganz stark. Und also wie vor ungefähr 20, 22 Jahre oder so, ich weiß es nicht mehr. Da zugegangen bin, da waren halt die Engländer super stark, die Deutschen waren super stark, Österreicher. Und wir haben uns einmal im Jahr international getroffen und 40, 50 Leute beieinander, die dasselbe machen. Und es ist einfach extrem stark, extrem gut, extrem inspirierend. Guter Grund zum Netzwerken. Okay. Ein Begriff, der... Ja, da steht, der Weltenbürger Thorsten fragt total, frag doch mal, was für ein Menschenbild hat ein Chaosmagier? Ja, ist auch eine interessante Frage. Ich möchte sie kombinieren mit der Frage oder mit der Frage nach dem Begriff Illuminaten. Also es gibt, gerade in der vorigen Sendung ging es ja um die neue Weltordnung und die Eliten, die da einfach meistens mit finanziellen Mitteln die Welt kontrollieren oder es glauben, dass sie das tun, werden auch mit dem Begriff Illuminaten benannt. Wie seht ihr euch da selbst als Teil dieser Elite oder einer Elite oder warum eigentlich diese Begriffsgleichheit oder ist das reiner Zufall? Ich meine, Illuminat ist ja eigentlich ein durchaus positives Wort, ne, der Erleuchtete, aber ist halt im Moment zumindest extrem negativ besetzt. Also wie schaut es mit diesem Begriff aus? Ja, also für mich ist es positiv besetzt. Der IoT, also die Illuminaten von Danoderos haben, soweit ich das weiß, und das denke ich, weiß ich mit diesen weiß nicht, Weltverschwörungstheorien, Sachen, nicht wirklich was zu tun. Also für mich ist es einfach die Personen, die ich da eben kenne, mit denen ich gemeinsam zaubere, die ich so kennengelernt habe, die haben halt den Namen gehabt, wie ich da dazugekommen bin. Und ja, für mich ist es eben eher dieses Erleuchtung erlangen, sich selbst fortzubringen, also sich selbst weit in spiritueller Hinsicht, in magischer Hinsicht weiterzubringen. Und insofern sehe ich dieses Illuminaten. Okay. Woran würdest du erkennen, wenn du jetzt erleuchtet bist? Also ich meine, die Frage ist einfach, was bedeutet das? Vielleicht könnte ich das erkennen, wenn ich erleuchtet wäre. Na, was bedeutet das für dich? Ich meine, du arbeitest, das ist dein Ziel, dass du quasi wächst, ne? So ja, genau, das ist ja. Okay. Wobei ich nicht... Und hört es dann irgendwann einmal auf? Also ist man dann irgendwann erleuchtet und dann ist Schluss? Nein, ich hoffe dann nicht. Leuchtet man für den Rest? Nein, ich hoffe nicht. Also... ich habe einfach diesen Weg, der mir viel Spaß macht. Und das geht es mir auch sehr, sehr stark um den Spaß daran. Und ich freue mich immer darüber, wenn ich was lerne, wenn ich neue Erfahrungen mache. Und das passiert die ganze Zeit. Und wenn das in einem Zustand der Erleuchtung enden sollte, dann wird das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch okay sein. Okay, was bedeutet das für dich? Ich meine, oder ist das auch dein Ziel, die Erleuchtung, unter Anführungszeichen, oder auch nicht? Oder? Gute Frage, im Kontext von Magie. Weil wenn du anfängst, magische Techniken zu praktizieren, ist das in allererster Linie für mich, soweit ich es beobachten kann und sowas, bei mir ein Ego-Boost. Es klappt. Ja. Du kriegst Leid zu irgendwas. Ja, doch schon. Also du hast auch solche Dinge gemacht, wo du manipulativ arbeitest? Volle Kanne. Okay. Und haben mir Urweh dann dabei. Und anderen auch, die ich liebte. Ja. Aha. Voll in die Scheiße geritten. Super. Magst du da eine Episode? Nein. Aber das muss eher jeder selber machen. Ich glaube, es führt auch keinen Weg dran vorbei. Was ist da passiert dann? Oder na, ich nur qualitativ beschreiben. Naja, du stellst halt fest, dass du halt irgendwas willst, dann stellst du die Lösung halt irgendwie vor und dafür zauberst und das kriegst, ja, aber das Gesamtergebnis, du bist überhaupt keinen Schritt glücklicher nachher, das kriegst du auf eine Art und Weise. Es geht halt alles schief, du merkst, du bist nur mit dem Schädel durch die Wand gelaufen, du hast überhaupt nichts besser gemacht, sondern nur noch viel mehr Scheiße angerichtet, ja, oder so. Halt heftig gewesen. Aber du kannst solche Sachen schon machen, also wenn du einen neuen Job willst, dann kriegst du einen neuen Job, ganz sicher, ja. Vielleicht brichst du ein halbes Jahr lang später zusammen, weil er so Arsch ist. Und nicht auszuhalten oder keine Ahnung. Also wir haben erst einen Witz unter Magiern, der heißt, dürfte ich das bitte noch einmal formulieren? Ja. Also. Nee. Es gibt ja immer wieder Beispiele. Na klar, aber auf was ich raus will, ist halt irgendwie sozusagen, Magie, wenn du das anfängst und merkst, ah, da gibt es wirklich Techniken, da kannst du irgendwie so die Hebelkraft, die dein Geist auf die materielle äußere Welt hat, die kannst du dann ein bisschen verstärken mit verschiedenen Techniken und auch mit Training und solchen Sachen. Das hat alles überhaupt nichts mit Illumination, mit Erleuchtung oder so zu tun. Ne? Du bist Ego. Ja? Und am Anfang zumindest. Oder? Naja, das... Viele, ja, auf jeden Fall. Das ist auf praktische Konsequenz davon, irgendwie auch sich mit der Sache auseinanderzusetzen, glaube ich. Und für manche ist das alles, was sie wollten. Also Macht in irgendeiner Form. Und die blasen sich ja irrsinnig auf. Und aus meiner Sicht, für mein Dafürhalten, kriegen sie gar nicht mit, wie viel Energie sie dabei verlieren, ja, nur sich so aufzupowern und aufzuplusten. Also nicht mein Weg. Ja. Und einer der Wege innerhalb der Magie, ja, so im Vergleich zu zum Beispiel Verzauberung und Divination, ist eben die Illumination, das sich selber erleuchten, der Weg des eigenen Wachstums. Ja, der ist mir schon sehr wichtig und dort kommt irgendwie auch mein spirituelles Grundbedürfnis daher, wo ich sage, letztendlich geht es bei mir in der Magie darum, meinen authentischen spirituellen Ausdruck zu finden und ihn zu leben. Ja. Und Teil von dem Ganzen ist auch, andere dazu anzustiften, es zu tun. Jeder so sehr er oder sie selbst, wie nur irgendwie geht. Und was bedeutet Erleuchtung jetzt für dich? Scheiß drauf. Irgendein Konzept, das wir eh nicht abpacken können. Ja? Also ich denke mir, egal wie hoch Bewusstsein entwickelt ist, es wird sich immer noch weiterentwickeln. Ja? Also da ist nichts Orgasmus-Ähnliches am Ende der Leiter. Ja? Gibt es das auf, sondern das Spiel ist ein bisschen anders. Im Chat kommen noch interessante Fragen. Einer hat zum Beispiel gefragt, schon länger her, ob jeder die Möglichkeit hat, Magie zu lernen. Neu sagt, lass die Finger von der Magie. Naja, du hast jetzt gerade von ein paar Erlebnissen, zumindest hast du sie angedeutet. Mein Control hat gefragt, ob die Gäste nicht über ihre eigenen Erlebnisse erzählen wollen. Ist das generell so? Also wollt ihr beide nicht über persönliche Erlebnisse erzählen? Was ich ja schade finde eigentlich fast. Weil das sind eigentlich meistens die wirklich interessanten Sachen. Ich habe ja gerade. Aber konkreter wollt ändert das was? Keine Ahnung. Das kann ich erst sagen, weil das ja. Ja, keine Ahnung. Was war denn zum Beispiel mal ganz eine simple Sache? Ja. Ein Typ aus England da, macht einen Zauber. Wir laden eine kleine Grafik auf mit heftigen Energien, die wir dann zu einem anderen Zeitpunkt benutzen können in einem anderen Zauber. Also wir haben einfach nur ein Werkzeug aufgeladen, ein Stück Papier, auf dem Glyphen drauf waren. Und ich habe in der Woche Turbulenzen mit meiner Beziehung gehabt und habe das auf den Kopfpolster gelegt, eine Viertelstunde. Und sie hat es am nächsten Tag, wie sie gekommen ist, gesehen, dass das dort gelegen hatte, solange nicht mehr dort war. Aha. Ja. Aber das ist, wie viel Magie ist da? Ich meine, so wie ich sage, für feinstoffliche Dinge, wenn man bereit ist, die zu glauben oder zu sehen, die in seine Welt hereinzulassen, sieht man sie eh dauernd. Ja? Und es fängt eben wirklich beim Telefonieren an oder bei der Frage, dass man, oder bei dem Beispiel, dass man selber irgendeine Frage ans Universum hat, ja, in welche Richtung soll ich gehen in meinem Leben oder irgendwelche Dinge, und plötzlich ist die Intuition da, ja, und von irgendwo kommt die Information, und du hast Gewissheit und derartige Dinge, ja. Das macht richtig das Fundament aus, ja. Ja. Wenn du dann entschlossen bist, kannst du natürlich auch noch heftigere Sachen draufsetzen, aber das ist eine Stilsache und sehr persönlich und unterschiedlich von Mensch zu Mensch, glaube ich. Ja. Mind Control schreibt jetzt recht, ganz richtig, na dann bin ich Magier. Ich glaube, also auch auf die andere Frage im Chat anknüpfend, kann ich das auch lernen? Ja, also es kann eigentlich jeder lernen, der über ein Bewusstsein verfügt. Und das halt bewusst einsetzt als Werkzeug. Ne? Wenn du nur ein kleiner auf bist, der im Kreis rennt, nicht reflektierend, nicht die Wahl ergreifend, seine Hilfsmittel einzusetzen, zielgerichtet, ja, dann wird halt nichts draus. Ja. Dann hättest du das Potenzial zur Magie, aber du bist das nicht. Ich meine, eine schöne Definition von Magie, auch wenn sie mit der hier besprochene Magie nicht sehr viel zu tun hat, glaube ich, ist, dass Magie unverstandene Technologie ist, was natürlich stimmt, also alles, was wir nicht verstehen, kommt uns magisch vor. Aber Magie ist ja im Prinzip auch wieder nur unter Anführungszeichen Bewusstsein. Also es geht eigentlich wieder um genau dasselbe wie zum Beispiel, wenn man über Hypnose spricht. Also man könnte dann eigentlich sagen, dass Hypnose ja auch eine Form von Magie ist, oder ist das was anderes? Ich meine, ich glaube, Hypnose lässt sich klinisch definieren und messen und so weiter und Hirnwellen und lauter so Zeug. Da bin ich nicht firm genug, muss dann auch finden, um die Frage zu beantworten. Aber Fernhypnose zum Beispiel, wie will man denn, also wenn das jetzt dann auch wirklich auch funktioniert, was also Andreas Winter behauptet hat, und ich meine, ich nehme an, er hat einen guten Grund gehabt, das zu behaupten, wenn das dann wirklich funktioniert, dann kommen wir aber schon sehr nah der Magie. Ne? Also. Ja, zumindest kannst du die Wissenschaft noch nicht erklären, und mir ist es völlig egal, in welche Schublade es landet. Ja? Wenn ich es selber kann und anwenden will, warum sollte ich nicht? Also ich sehe das eher pragmatisch dann halt. Ne? Ist für dich das zum Beispiel wichtig, Doris, dass du auch irgendwann einmal erklären kannst, was du da tust? Nein. Warum nicht? Nachdenken, warte. Ja. Es gibt, also für mich ist das wichtig mit dem Paradigmenwechsel, dass ich weiß, ich könnte in ein Paradigma, also ich arbeite in einem Paradigma, in dem das erklärt ist, ja. Aber während ich in dem Paradigma arbeite, akzeptiere ich das Ganze vollkommen und lebe darin, gehe darin auf, und dort funktioniert das auch, ja. Meistens, vor allem beim Glaubenssystemen, basieren solche Glaubenssysteme auf irgendwelchen Axiomen, auf irgendetwas, was man nicht mehr überprüfen kann. So, das ist eben so, und da kann ich nicht mehr weiterfragen. Aber damit kann ich dann gewisse Effekte erzielen, ich kann in gewisse Sachen hineindenken, in die ich in einem anderen Paradigma nicht hineindenken kann. Und jetzt ist es mir nicht wichtig, ich glaube, ich betreibe genau die Chaosmagie deshalb, weil es mir eben nicht wichtig ist, alles sofort komplett erklären zu können, sondern dass ich eben Modelle aufstellen kann, in dem ist das erklärt, so kann ich leben, und ansonsten, wenn ich das gerade nicht brauche, dann brauche ich auch kein Erklärungsmodell dafür. Beziehungsweise ist mir nicht klar, kann es eben auch sein, dass es gar keine Erklärungsmodelle dafür gibt. Es kann sein, dass es dieses ultimative Erklärungsmodell irgendwie geben könnte. Es kann auch sein, dass es sowas überhaupt nicht gibt oder dass es viele davon gibt, und ich weiß es nicht. Und deshalb versuche ich, mit dem zu arbeiten, wo ich einen Zugang finde. Also was immer funktioniert, verwendest, okay. Du hast auch geschrieben in deiner Bio quasi, dass ein sehr wichtiger Satz für dich ist, dass es möglicherweise keine absolute Wahrheit gibt. Ja. Ich krieg dann Knoten im Hirn, mir das vorzustellen, weil wenn alles relativ ist, also, ja, ich meine, Einstein hat auch gesagt, alles ist relativ, aber habe ich auch noch nicht verstanden. Möglicherweise. Ja, genau. Lies den Satz noch einmal. Möglicherweise, okay. Ja. Das war. Aber wenn du die Möglichkeit aufmachst, dann könnte es so sein, und dann könnte man sich vorstellen, okay, es ist so, es gibt nichts, es gibt das Absolute nicht. Nein, es gibt es möglicherweise nicht. Ja, gut, das ist ja der Witz daran. Schauen, aber ich meine, ich würde es ja fast. Die Konsequenz ist, dass wenn immer irgendeiner daherkommt und irgendwas absolut auf den Tisch stellt, also sagen, aber möglicherweise ist es doch anders. Und du hast die Freiheit, mit deinem Geist damit umzugehen, wie du willst. Mhm. Das ist das Ganze. Ja, damit kann ich sehr gut. Ja. Sie lässt dann jeden leben, der irgendwelche Behauptungen macht. Aber für sich, möglicherweise, gibt es aus ihrer Sicht ja doch keine absoluten Wahrheiten. Also kommen wir jetzt nicht mit dem Leuchtturm oder mit dem Kreuz oder mit irgend sowas. Ja, aber dieses möglicherweise, könnte es irgendwann einmal sein, dass das dann in Ja oder Nein umschlägt? Ich meine, möglicherweise, wir wissen es noch nicht. Aber kann es einmal sein, dass wir es irgendwann einmal wissen? Dass wir irgendwann mal wissen, okay, es gibt die absolute Wahrheit und sie schaut so aus, ich meine... Möglicherweise. Gut, okay. ja, was soll man da sagen? Ich meine, ist einerseits absolut eine sympathische Einstellung, andererseits irgendwie ein bisschen verlorener, oder? Ist das nicht? Es hat aber was Schönes, aber... Ja. Es bringt dich dazu, Verantwortung für deine Wahl zu übernehmen. Lass dich nicht von außen mit irgendeinem Löffel futtern, sondern bau dir das selber und steh dazu. Da ist Kraft. Das ist authentisch. Möglicherweise. Tech oder Tex stellt da eine Frage, die ich natürlich auch auf der Liste habe, ist klar. Ich hatte schon im Ankündiger geschrieben, also in der Chaosmagie gibt es eben kein wirkliches Regelwerk, es gibt auch keine moralischen Leitlinien. Und Tech fragt da, in der Weißmagie gibt es moralische Barrieren, zum Beispiel Magie mit egoistischen Motiven zu betreiben. Wie sieht es da bei den Chaosmagiern aus? Gibt es trotz freistehenden Paradigmenwechsel Tabus? Gibt es zum Beispiel für dich oder für dich Tabus? Es gibt für mich persönlich Tabus, ja. Aber ich kann nicht für Chaosmagier sprechen. Die Chaosmagie ist da wertfrei. Also von der Chaosmagie gibt es keine vorgegeben, aber jeder Chaosmagier hat so seine eigenen, oder gibt es dann halt auch Chaosmagier, die überhaupt nicht haben? Oder wisst ihr das einfach nicht? Ich hab meine eigenen, ja. Und mehr kann ich nicht sagen darüber. Mhm. Ich glaube, gibt es für dich Tabus? Selbstverständlich. Ich glaube, als soziales Wesen bist du in so einem kulturellen Kontext, da kannst du gar nicht irgendwo irgendwelche haben. Geht gar nicht. Ja. Und für mich hat sich das alles aus der Frage der Funktionalität gestellt. Wie effektiv ist meine Magie und solche Sachen? Und da bin ich halt drauf gekommen, dass ich mit zornig sein, Leute kontrollieren, mit Macht anwenden und so weiter. Da kommst du einfach nicht so weit. Aber bist immer, hast die Arschgarten und immer den stressigen Job, ja. Hast dauernd irgendwelche Leute, die das Bein stellen und so weiter. Und wenn du relaxed leben willst, dann nimmst du den Paradigmenwechsel, ja. Und das macht die Chaosmagie als Metasystem, ja. Also ist nicht schön. In Glaubensfragen, ja. Weil du suchst dir einfach das Paradigma aus, in dem du dich wohl fühlst wie ein Fisch im Wasser, ja. Und da suchst du einfach, was sind die Techniken? Du kannst es, du musst nicht, aber du kannst, ja, du die Freiheit hast. Und bei der Wahl dieses Systems, die jeden Tag vom Neuen getroffen werden kann oder jede Sekunde vom Neuen getroffen werden kann, ist es völlig egal, ob dieses System als gut oder böse gilt. Gut und böse? Also genau, jetzt haben wir bei dieser Frage. Ich kenne nichts, was gut und böse ist. Du kennst nichts, was gut und böse ist, okay? Ja, gut und böse aus meiner Sicht ist sprachlich gesehen, ja, immer relativ zu einer Nutzenfunktion, immer zu irgendeiner Moral, zu einer Einstellung, zu einem Wertesystem. Ja. Gut und böse. Kommen wir nicht mit sowas, ohne dass wir mal über dein Wertesystem reden, was willst du erreichen, sind das meine Werte und, ja. Mhm. Gut und böse. Also, es ist so eine Verkürzung, ja. Gut und böse. Und so oft ist es so, also, ich gehe einen Schritt zurück irgendwie in meiner eigenen Geschichte, wo ich gemerkt habe, Zaubern ist irgendwie, hat ja Nebenwirkungen oder und Rückstoß, ja. Mhm. Und so. Habe ich mir einmal so in einer verzweifelt kann man nicht sagen, aber so eine Zeit lang habe ich mir gedacht, hey, lass mal die Finger davon jetzt, bis du mal genauer weißt, was Sache ist und so. Und das hat dazu geführt, dass ich recht wenig gezaubert habe, weil ich glaubt habe, ich baue sonst einfach Blödsinn vorne und hinten, ja, ich mache nicht Gutes, ja. Und dann habe ich gedacht, was, heilen darfst, es geht, ja. Und dann habe ich mir mal eine Zeit lang auf Heilungsmagie und so. Körperarbeit und solche Sachen. Habe viel gelernt, war eine gute Zeit, ja. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass ich da hemmungslos kitschig bin. Ja? Hemmungslos kitschig? Ja, Entschuldigung, ja, weil niemandem Schmerz zufügen, das ist der gröbste Kitsch, ja. Wenn du einen Schiefer drin hast, wie kriegst du den aus, ohne dass du weh tust? Ja. Ja, und allein das Beispiel zeigt schon, wie idiotisch die ganze Diskussion ist. Gib ihm ein Messer in der Hand und du weißt nicht, ob er damit wen umbringt oder ein Boot schneidet oder den Schiefer rausoperiert, ja. Und das führt mich dahin, dass ich sage, gut oder böse, ja. Manchmal, wenn du tobelst, gibt es Schorten, ja, gibt es Späne. Musst dazu stehen können einfach. Das ist die Geschichte. Ja. Bist bereit, zu dem, was du, für das, was du tust, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Kannst selber sagen, du bist Herr oder Herrin deines eigenen Geschicks. Du tust es jetzt in voller Absicht und in deiner Fähigkeit zu entscheiden, dass du das machen willst, oder bist nur ein Roboter und wer hinter dir sagt, geh dort lang und so. Gut und böse ist ziemlich, ziemlich, ziemlich kitschig. Du hast vorher gesagt, dass man so einfach das tun, wo man sich pudelwohl fühlt. Jetzt nehmen wir mal an, jemand hat die Fähigkeit, andere Menschen zu kontrollieren, tut es auch, fügt ihnen dabei unglaublichen Schaden zu und fühlt sich wunderbar dabei. Ich glaube nicht, dass es lang tut. Das glaubst du nicht, aber also du glaubst einfach nicht, dass das lang funktioniert. Gibt es da irgendwie so eine kosmische Sicherung oder so? Oder warum funktioniert das nicht? Ich meine, da sind wir jetzt wieder bei diesem Illuminaten-Thema. Ne? Also da gibt es schon die Befürchtung, dass also Weltmagier unglaubliche Macht haben. Ne? Also diese obskure Befürchtung existiert ja auch. und dass die einfach... Ja, aber es gibt Leute, die das Thema auch aus magischer Sicht ansehen und die sagen zum Beispiel, die haben müssen über viele Generationen ihre Herzchakren zumachen und haben ihren Geist extrem verstärkt, ja, und sind halt rationale Wesen. Und die haben jetzt wirklich super schlechte Karten, wenn sich der Planet in seiner Frequenz erhöht. Ja, ja. Die sitzen im Keller. Okay. Die kriegen wirklich Krämpfe. Im Körper, im Geist, in ihrer Seele. Die können nicht Gas geben, wenn das wahr ist. Systemfehler schreibt er, sehr schöner Nickname. Ja. Rebooten. Rebooten. Hält die okkulte Elite die Menschheit mit Magie in spiritueller Unwissenheit? Kannst du mit der Frage was anfangen? Ja, ich kann mit der Frage was anfangen. Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht Teil der kulturellen Elite. Okkulte Elite. Okkulte Elite. Was ich glaube, ist, dass wenn es die Elitisten wirklich gibt, wenn die wirklich das tun, was so ausschaut, ja, ganz sicher, dann wissen die um die Macht des Okkulten, um die Macht der Magie, ja, die Sache mit der Bundeslade und so und all diese Dinge mit den Templern. Da gibt es genug Technologien, die gut gehen und die für sich behalten wollen. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die magische Ebenen benutzen. Ja. Entweder nur, um ihre Leute bei der Stange zu halten und zu kontrollieren oder um was zu beeinflussen und so weiter. Und die wären sicher, also wenn ich an deren Stelle wäre, würde ich technologisch tun, was geht. Ich würde die Medien benutzen, was geht. Ich würde irgendwie schauen, dass die Welt voller Gift ist, weil das hält die Körper nieder und dann kann sie auch niemand beschleunigen. Aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, auch noch gute Rituale zu machen und wenn ich die Zauberer habe und wenn ich, keine Ahnung, die Lehpunkte der Erde zum Beispiel zu meiner Verfügung habe und so, ja, na klar, her damit. Logisch macht man sowas. Mhm. Ja, das haben wir wieder bei dieser Geschichte mit Technologie. Das heißt, es gibt auch magische Technologie, sagst du? Sure. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Was ist ein Beispiel für eine magische Technik? Also nicht eine magische Praxis, sondern wirklich Technologie. Irgendein Gerät, drücke drauf und dann ist ganz vereinfacht gesagt. Also, wir haben bei uns, wir arbeiten nur im Geist. Keine Devices. Ja. Was nicht heißt, dass die nicht wirklich gibt. Super Vorschlag wäre, schau nach Damanhur mit ihren Selfischen. Die haben so. Haben wir schon Sendungen gemacht mit Matthias Wölfle, ja? Du hast kennst Selfie Magic, kennst diese Spiralen und Kreiseln und so weiter. Ja, ist schon lange her. Da ging es eher um diese Zeitmaschinen. Ja. Aber die haben eben auch so. Aber ich kann mir jetzt dumpf, glaube ich, erinnern. Also, okay. Die stellen in der Schwingung fest, die du brauchst und so weiter. Und dann bauen sie da irgend sowas wie ein Armband aus Kupfer und da sind lauter Spiralen und ähnliches Zeugs drauf und so. Und das manifestiert genau diese Schwingung in deinem Körper. Ist das jetzt Magie? Ist das Heilungstechnologie? Sind wir wieder bei der alten nutzlosen Diskussion. Ja. Was wir sehr wohl aber auch haben, weil ich das angesprochen habe, ist, dass du sehr oft, wenn du zauberst, also wir haben auch geistige Techniken, weil das deine Frage in die Richtung gegangen ist. Ja. Ja. Wo du oft dankbar bist, ist, du willst verhindern, dass der wache Geist, das Ego, der Beobachter, der dauernd Beurteilungen in deinem Kopf abgibt, dass sich der zu sehr in den Zauber einmischt. Ja, wenn's nicht, nachdem du den Zauber durchgeführt hast, wenn du nachher die Sache nicht loslassen kannst, hast du ein Problem. Dann wird das nicht wirklich gut funktionieren können. Das ist eins von diesen Prinzipien. Und es gibt ein paar Techniken, die darauf abzielen, den Willenssatz, also den Inhalt des Willenssatzes, den Intent, die Absicht, vom tatsächlichen Zauber zu trennen. Zum Beispiel über mehrere Schritte, wo du irgendwas zuerst als Satz aufschreibst und dann so weit symbolisierst und abstrahierst, in einem grafischen Prozess, dass am Schluss nur mehr ein Bild rauskommt, das irgendwie metaphorisch deinem Willen entspricht, von dem Satz bist du ausgegangen. Aber jetzt ist nur mehr ein Stück Grafik. Und im Ritual arbeitest du mit dem nur mehr als Grafik. Wissend, dass da irgendeine Verbindung in deinem Hinterkopf ist, die das macht. Du brauchst ja keine Erklärung, wenn es funktioniert. Aber Hauptsache, du hast eine für dich, damit deine Sensoren nicht so stark sind. Also sowas zum Beispiel, das Versigillenmagie, Austin Osmans Bär, eins von den ganz leichten Techniken, die man total in einer Vielzahl von Formen anwenden kann und benutzen kann und einbauen in Rituale. Lichtkind würde gern wissen, welche Kabbala-Autoren die Gäste lesen, wenn überhaupt. Kabbala-Autoren? Kabbala, ja, also die. Ja. Nicht. Okay, ich meine, wenn überhaupt, ja. Wunderbar. Also Technologie und also finde ich interessant, also diese diese Sigillen, hast du sie genannt? Sigillen. Ja. Finde ich echt interessant, also wo dann da wirklich wieder der Übergang ist zwischen einer tatsächlichen Technologie, die quasi objektiv irgendwas macht für mich und etwas, wo ich schon, und das gibt es ja dann auch nicht so wirklich. Nein, nein, wir müssen aufhören zu erkennen, dass die Welt das ist, was die Schulwissenschaft absteckt. Ja, das Spielfeld ist viel größer und es gibt Teile, die werden einfach mit unserer herkömmlichen Logik, mit unserer Art, die Welt zu erklären, nicht erschöpfend abgedeckt. Ja, da ist einfach noch mehr, da ist Weiches, da ist ganz viel weicher Anteil. Ja. Und genau die Eliten, wenn sie uns in unserer jetzigen Situation festhalten wollen, die wollen uns ja einreden, dass das ein festes, getrenntes Universum ist, dass da nichts mehr ist als das, was du mit dem Maßstab ausmessen kannst. Aber ich sage, Edge, ich bin Zauberer, ich sehe da ist mehr. Ein Begriff, den ich in dem Illuminaten von Thanateros gelesen habe, würde mich dann interessieren, wo liegt Thanateros, ist Divination. Was kann man sich darunter vorstellen? Divination ist ein Prinzip gleich geschrieben, englisches Wort, ja. Deutsches Wort. Ja, gibt ganz viele Systeme dafür. Na, was bedeutet es überhaupt? Wann diviniere ich? Ich diviniere für zwei verschiedene Sachen. Entweder wenn ich für irgendwas eine Entscheidung brauche, also für dass ich mir Wege lege, was ist sinnvoll, wenn ich irgendwelche Fragen habe, ja, dann ist eine Möglichkeit zur Entscheidungsfindung eben eine Divination. Oder zum Beispiel um Kenntnis über irgendwelche Ereignisse zu erlangen, um über irgendetwas Kenntnis zu erlangen. Das kann sein, ich habe meinen roten Lieblingssocken verloren und möchte wissen, wo der ist, dann kann ich das über eine Divination feststellen oder versuchen festzustellen. Oder ich kann versuchen festzustellen, was in 10 Jahren ist oder also okay. Wo ich in 10 Jahren stehe. Das ist eine Möglichkeit. Magische Informationsbeschaffung. Okay. Wahrsagerei und ähnliches. Was mir jetzt zum nächsten Schritt bringt, Channeling. Channeling bezeichnet ja vor allem eine Art von Kommunikation mit jemandem oder etwas anderem. Wie spielt denn das da in eure chaosmagische Welt rein? Ich meine, ist für euch die Belebtheit des Kosmos jenseits der sichtbaren Welt von Bedeutung oder ist euch das völlig wurscht? Das ist eine Frage des von dir gewählten Paradigmas. Möglich. Willst du Paradigma, wo das Zeug Relevanz hat, dann wirst du damit arbeiten. Ja. Willst du Paradigma, wo du sagst, na, das gibt's nicht, dann wirst du dich auf andere Dinge Darum ist es ja so praktisch, das Paradigma zu wählen. Und für manche von uns haben diese Dinge Realität und für andere nicht. Und wir arbeiten trotzdem bestens zusammen. Mhm. Halt nicht, wo es auf diese Frage ankommt, bitte, aber sonst bei allem anderen. Moment, es wird aber der absoluten Wahrheit sein. Ne? Also was für den einen ein Geistwesen ist, ist für den anderen ein Aspekt seiner selbst. Und im Prinzip ist es wurscht. Also ja. Ich meine, man nimmt dann, in beiden Fällen nimmt man das wahr und schön. Weil zum Beispiel Neo fragt, wie groß ist denn das Spielfeld und wer kann da qualifizierte Aussagen darüber treffen? Bitte mal was Konkretes. Also, wie reagierst du auf so eine Frage? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich verstehe das auch nicht. Naja, du hast vorher gesagt, das Spielfeld ist riesengroß und die Frage ist jetzt, wie groß ist es denn? So groß, wie man denken kann? Ich glaube auch, die Grenzen sind in deinem Mind. Okay. Das heißt, er kann sich aussuchen. Er kann es kontinuierlich immer größer machen. Geh an deine Grenzen dann drüber hinaus und du hast größere Grenzen und dein Weltbild ist erweitert. Mhm. Und dann, ja. Wir sind im Business von den Geist benutzen, um uns und unsere Welt zu verändern. Ja, also das schlimmste limitierende Faktor ist wahrscheinlich unsere Erziehung, das Selbstbild, das wir mitgekriegt haben, das Bild von unseren Göttern quasi oder über die Natur der Welt, diese Dinge. Jetzt aber nur ein bisschen auf diese nichtstofflichen Wesen zurückzukommen. Da gibt es also sehr viele Leute, die sich tatsächlich sehr intensiv damit beschäftigen. Burkhard Heim nur einer davon. Und die, vor allem Burkhard Heim, das eigentlich inzwischen quasi bewiesen haben, dass also Bewusstsein außerhalb von Materie existieren kann. Und das ist für euch aber auch wieder nur ein Paradigma, das er hat. Und ist euch trotzdem wurscht. Also, ne? Ich soll sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe schon mal gelebt, ja, und mir das irgendwie auf eine Fährte bringt oder Teil meiner Entwicklung ist, und dann ist mir das egal, ob das wer andere jetzt wissenschaftlich bearbeitet oder nicht. Das hat nicht viel Relevanz, für mich persönlich zumindest. Ja gut, das ist jetzt die eine Richtung. Aber die andere Richtung wäre ja, dass quasi über diese Denke man dann sie vielleicht dem ja, andere Relevanz zuschreibt oder so. Aber ratlose Gesichter, okay, ja. Nein, ich sehe schon. Für euch hat es insofern keine Bedeutung, als dass es im Prinzip eine sehr, wenn man will, egozentrische Sicht ist eigentlich. Also ihr schaut euch das an, wie es von wie ihr es jetzt erfahrt, und dann geht ihr damit um, was immer in diese Welt jetzt hineinbricht. Aber ihr geht jetzt nicht her und theoretisiert, was dann alles hereinbrechen könnte, oder? Naja, die Chaosmagie ist halt irgendwie so weit pragmatisch. Ganz oft sind Leute, die mir was beigebracht haben, haben zuerst ein Ritual gemacht und haben gesagt, da, probier das einmal aus, dann reden wir drüber, wie du dich gefühlt hast und wie es sich angespürt hat. Ja. Ja. Und nur wenn das einigermaßen so rum funktioniert, ja, also wenn die tatsächliche Wirkung da ist oder eine Qualität zu spüren oder sowas, macht das ja überhaupt erst dann Sinn, dass man sich darauf einlässt. Würde ich sagen, ja, wenn du von vornherein sagst, das wird jetzt die und jene Erfahrung werden, und dann eifern alle in die Richtung, bist unlocker und du machst nichts Authentisches. Ja. Ja, was haltet ihr von so Channeling-Abenden zum Beispiel? Channeling-Abende? Ich war noch nie bei sowas, aber es klingt interessant. Aus meiner Sicht ist das authentischer Vorgang, wenn die Leute das machen und, wie soll ich sagen, einigermaßen verantwortlich umgehen mit ihren Zweifeln über die Information, die da daherkommt. Ne? Man kann ja jetzt im Publikum sitzen und die Hoheit über sich selber und seinen eigenen Glauben und sein eigenes Weltbild irgendwie völlig vergessen und alles für absolut bare Münze nehmen, was daherkommt. Ne? Aber abgesehen davon, der Vorgang an sich, den halte ich für absolut glaubwürdig und gut. Also steht nicht im geringsten im Widerspruch zu dem, was ich so erfahre. Ich meine, wenn ich eine Gottheit anrufen kann im Ritual und zum Divinieren fragen kann, ja, was soll man tun für die und jede Frage und so, warum soll das nicht wer andere machen können und irgendeine andere aufgestiegene Seele zum Beispiel channeln und sich von dem was durchgeben lassen. Okay, aber bis zu ganzen Büchern oder so. Ne? Und ich lese die dann auch gelegentlich und bin manchmal auch wirklich beschenkt von der Qualität, die da rumkommt, an Schwingungen oder habe Spaß dabei. Aber wenn du sagst, aufgestiegene Seele, dann sind wir ja wieder genau dort, dann sind wir bei Intelligenz, die nicht an Materie gebunden ist. Das ist auch eine mögliche Interpretation. Aber das ist halt keine, die sich aufzwingt, die kann ich nur persönlich bestätigen. Ich habe mir lange Zeit die Frage gestellt, macht das einen Sinn? Ja, also speziell, wenn ich jetzt so dastehe und merke, aha, Chaosmagie, Techniken, es funktioniert, Tempelarbeit bringt was und so weiter. Ja. Und dann merke ich, es bewegt ja wirklich was. Es ist mehr als nur gruppendynamische Arbeit oder so. Ja. Bringt mein Leben und das Leben meiner Freundin zum Beispiel durcheinander oder solche Geschichten. Okay, was mache ich jetzt damit? Und dann war es die Frage natürlich, was ist jetzt ultimative Realität? Also in die Richtung geht ja auch deine Frage, wie verhält sich jetzt mein magisches Weltbild zu irgendwas, was vielleicht ultimativ da draußen ist. Ja? Mhm. Und das magische System macht sich ganz leicht, sagt, vielleicht ist da was, ja, absolute Wahrheiten, aber who cares? Möglicherweise gibt es keine. Ja? Aber das ist nur das System selber. Und ich aus persönlicher Rolle stehe aber da und denke mir, ist mir zu wenig, ja. Und da war einfach Reinkarnation so richtig die springende Frage. Da ist für mich dann die Spiritualität zurück in die Magie gekommen. Aber es hat sicher 2 Jahre gedauert, bis ich so einigermaßen gewusst habe, was ich jetzt mit so Phänomenen wie Reinkarnation und der ganzen Evidenz, die es da rundherum gibt und den Augenzeugen und diese Geschichten, die ja alle wirklich sehr überzeugend sind, ja, bis ich das einigermaßen für mich eingebaut hatte. Und das Ende ist, dass ich schon gesagt habe, ich will in einer Welt leben, wo es Reinkarnation auch gibt, wo die einen Sinn macht. Da macht mein Leben hier auf dem Planeten einfach auch viel mehr Sinn. Und ich sehe es halt seither so, weil das das praktischere, sinnvollere Weltbild ist. Es gibt mir mehr Möglichkeiten, es gibt mir mehr Kraft über mich, es macht mehr Freude. Mit dem kann ich sehr viel anfangen, nämlich genau mit dem, was du jetzt gesagt hast, für mich ist das halt jetzt so. Ja? Ganz einfach, weil sich dadurch für mich sehr viel erklärt und es mich irgendwie jetzt einmal weiterbringt, aber es muss nicht so bleiben. Es könnte auch sein, dass du in 5 Jahren sagst, naja, also das mit der Reinkarnation ist doch eigentlich anders. Ja. Das ist eine grobe Vereinfachung eigentlich und so, ja. Alle Änderungen vorbehalten, natürlich. Ja. Also wenn. 432 Hertz hat da, glaube ich, auch eine interessante Frage gestellt, die ich jetzt leider nicht mehr finde. Was ist mit der kosmischen Liebe? Kommt das so? Was ist mit der kosmischen Liebe? Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Ist das ja so ein Schlagwort? Ne? Liebe ist so ein riesenweites Feld und es gibt es in so vielen Formen. Ich bin mir jetzt nicht einmal sicher, was so richtig kosmische Liebe ist. Aber Liebe ist ein spannendes Thema. Magisch, sehr ergiebig. Praktische Sache. Es ist aber nicht der Urquell von allem für dich. Möglicherweise schon, aber weiß ich jetzt nicht so genau. Okay. Weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich merke zum Beispiel, dass wenn ich was erreichen will, wenn ich einen Zauber mache, um was zu erreichen, um wirklich was zu manifestieren in irgendeiner Form, dass ich mich 100-mal besser spüre, wenn ich das mit Liebe und nicht, wenn ich es mit Hass mache. Dass es besser funktioniert, länger anhält oder was die Ergebnisse. Ich fühle mich einfach wohler, wenn ich meine Welt, meine magische Welt mit Liebe würze. Das kommt einfach gut. Das ist extrem guter Stoff. Rein damit. Volle Kanne. Remote Viewing, das war die Frage. Genau, aha. Da ist er wieder. Kennt ihr den Begriff? Sagt ihr das was? Mir nicht. Nein. Nein, ist die Antwort ist nein, tun wir nicht. Tut ihr nicht. Nein. Warum nicht? Interessiert es euch nicht? Oder? Ich habe es noch nie gehört. Also. Du bist der Moderator. Erklär's. Naja, Remote Viewing ist, wenn man über gewisse Techniken, und da gibt es also wirklich das Technical Remote Viewing, das also von Ed Dames und anderen entwickelt wurde, oder Ingo Swann hat ursprünglich das Remote Viewing entwickelt, wo du also mit einem formalisierten Prozess tatsächlich dann offensichtlich Aussagen über Plätze beliebig örtlich verteilt und aber auch zeitlich, also räumlich und zeitlich an beliebige Plätze schauen kannst und naja, durchaus interessante Dinge entdecken kannst, logischerweise. Und man hat das also scheint Wissenschaft zu sein, so wie sie es betreiben, ne? Ja. Psychologen, Operation Paperclip und so, da ist ja ganz viel Zeit und Geld eingewandert. Paperclip, weiß jetzt nicht, ob da Remote-Führer rüberkommen sind, aber okay. Es ist ja, ich habe es so gehört, aber ich kann es jetzt auch nicht, möglich. Keine Referenzen ja, gut, angeben. Ja, aber die Nazis dürften das gehabt haben, die haben in die Richtung angefangen und dann sind halt die Leute nach Amerika um und so. Und die CIA hat das dann ausgebaut. So irgendwie kenne ich die Geschichte. Aber die Russen haben es gleich einmal aufgegriffen und die Amis sind dann nachgezogen. Okay. Aber also ich habe euch damit in Praxis noch nie auseinandergesetzt. Nein, das ist ja auch so eine richtige eine Medienarbeit, da muss der Medium sein. Wirklich ein offenes. Und nein, musst du nicht, überhaupt nicht. Also beim Technical Remote Viewing überhaupt nicht. Ne? Das kann jeder lernen, aber es braucht ja viel Konzentration und so weiter. Na, jedenfalls ist das nicht unser Ding, wir machen Ritualmagie. Und aber Medien, also du siehst jetzt nicht das Medium. Ich, mich? Ja. Nein, ich bin manchmal taub wie eine wiederholende Nuss diesbezüglich, ja, sehr. Und manchmal wiederum, wenn es nicht kontrolliert ist, ja, also wenn ich gerade die Scheinwerfer herscheine und so, kommt eine Menge durch. Natürlich ist viel da und jeder kann Magie betreiben, jeder hat Intuition und hat irgendwelche spirituellen Kanäle und die habe ich auch, aber ich würde jetzt nicht sagen. Aber wo ist denn da jetzt wirklich dann die Grenze? Ich meine, manchmal endet Magie auch in der Psychiatrie, das ist jetzt schon sehr oft gekommen von Nope. Und okay, gehen wir kurz darauf ein. Endet die Magie oft in der Psychiatrie? Manchmal, alles ändert manchmal in der Psychiatrie. Das ist, sogar viel Schokolade essen ändert manchmal in der Psychiatrie. Aber ist es jetzt bei magischen Praktiken besonders oft? Oder? Glaube ich nicht. Also die Aussage manchmal stimmt. Nein, du lässt dich natürlich also auf deine Dämonen ein, wenn du Schattenarbeit machst, wenn du merkst, irgendwie in deinem Alltag, du hast ein paar Themen, die entsprechen einem kontinuierlichen Energieverlust, ja. Kannst wegschauen und manche schauen aber nicht weg und schauen hin und sagen, her damit und greifen rein in die Natterngrube und holen sie es raus und sagen, hey, du bist der Dämon, was ist jetzt los? Ne? Und natürlich werden manche da ziemlich ungeerdet dabei. Aber es werden es anders auch und ganz viele haben, also hurra, es gibt ein Netzwerk, es gibt Freunde, du bist in einem Tempel, die klopfen auf die Schultern und sagen, hey, komm, gehen wir mal wandern gemeinsam, statt nur ein Ritual machen oder sowas. Nein, ich glaube nicht, dass es mehr ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Krisen gehören auf jeden Fall dazu. Du musst bereit sein, dich zu verändern. Du kannst auch die Welt nicht verändern durch Magie, ohne dich selber zu verändern. Du bist der einzige Punkt, den du wirklich stark angreifen kannst. Und durch das hindurch irgendwie erreichst du die Welt da draußen. Ja. Sex, Magie? Pfui. Pfui? Was ist denn das? Kommen wir näher ins Mikro wieder. Sag mal mit Pfui. Pfui. Sex. Okay. Na, das ist sicher sehr starkes. Natürlich. Du kannst beim Sex extrem hohe Energieniveaus im Körper herbeiführen, auch im Geist. Und natürlich kannst du die technisch benutzen. Logo. Frei. Großes, breites. Crowley war da ja ein also großer Meister. Der, also ich glaube, der war vor meiner Zeit, den habe ich nie kennengelernt. Sex Magic wird der, ja, also sogar mir ein Begriff von ihm. Na, völlig klare Sache. Du kannst natürlich Erregung benutzen, um hohe Energieniveaus im Körper und im Geist herzustellen. Ja. Wenn du ein bisschen diszipliniert bist, dann fangst du es ab und lenkst es in eine andere Richtung. Zum Beispiel mit einer Sigil. Easy Sache. Keine große Geschichte. Man, wozu haben wir den Körper? Also die Sexualität sozusagen als Kraftwerk für ja. Transformatorische Energien oder wie auch immer. Was ist Tantra anders? Weiß ich nicht. Na, da geht es auch darum, um spirituelle, geistige, magische Arbeit mit sexuellen Energien zu machen. Wir kommen halt aus verschiedenen Richtungen. Lustig finde ich auch zum Beispiel Crowley. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mit Thema Magie beschäftigt, weil da jetzt schon Chat waren jetzt schon einige Aussagen über ihn und weil wir über Gut und Böse gesprochen haben. Das ist für mich so eine Person, also es gibt also Leute, für die ist er quasi the second coming und andere, die sagen, na, er ist der Teufel selbst, er ist das Tier, ich meine, er hat sich ja selber so bezeichnet, aber er war ein bisschen ein Rockstar halt und das war halt lustig. Es ist schon interessant, wie unglaublich ambivalent diese Figur erscheint. Ich meine, es gibt so andere, die sind sehr eindimensional oder zweidimensional, wenn man so will. Also Hitler ist, sage ich mal, fast immer sehr negativ besetzt, aber Crowley zum Beispiel ist so eine Figur, die ist also völlig eigentlich da draußen. Ja. Ich habe nicht gelesen. Also ich habe ein Buch gelesen und das war nicht das magische Buch, sondern Moonchild und mehr glaube ich auch nicht, außer so Auszüge und sowas. Was war dein Eindruck? Ja, sehr interessant. Sehr interessant. Also ich habe mir relativ viel rausholen können aus dem und auch so, wo ich auszugsweise mir mal was angeschaut habe, aber bei mir gibt es kaum irgendetwas, wo ich sage, so, weg damit, sondern das ist eben in der normalen Palette von sehr interessant. Das hast du jetzt geantwortet, das heißt, Antera schreibt, der Crowley hat die Energie der Frauen angezapft für magische Zwecke. Ja. Mag so sein. Magie, ich meine, ist es natürlich offensichtlich kann es auch gefährlich werden bei der ganzen Geschichte, ne? Und dann ist es wahrscheinlich sehr gut, wenn man irgendwie ein bisschen in so einem magischen Zirkel drin ist und sich dann gegenseitig helfen kann. Ne? Haltet ihr es für sinnvoller, dass jemand das im Alleingang versucht oder sollten die Leute das irgendwie, oder ist das einfach individuell verschieden? Also ich finde, das ist jedem seine eigene Entscheidung, wie er das selbst haben möchte, wie er halt so drauf ist. Das ist eine Stilfrage auch. Ich glaube, da führen alle Wege rauf irgendwo. Netzwerk ist cool, ich mag es total gern, ja. Mhm. Aber kann ein Element sein und irgendwann gehen dir die Leute am Zager, ist auch nichts Schlimmes. Nein, Netzwerke sind schon hilfreich. Gerade was, weil du sagst, irgendwie psychische Probleme oder so, natürlich ist gut, wenn du Leute hast, vor denen du dich nicht versteckst, ja, so, und die dazuschauen können irgendwie, die kapieren auch jetzt, bist schon sehr weit über dem Tellerrand draußen und so, ja, und dann. Vielleicht hast du gute private Freunde, mit denen du offen bist. Also, es muss nicht notwendigerweise so ein Netzwerk sein. Das Klasse an so einem Netzwerk ist halt, dass du wirklich in kurzer Zeit viel Gelegenheit kriegst, praktisch viel zu arbeiten und viel siehst an Techniken und an Vorbildern und an Auseinandersetzungen und so weiter. Das ist einfach der Input viel höher. Nicht so sehr, dass es ein Netzwerk ist, ja. das dir auffängt. Kommt auch selten vor, nicht jeder von uns, wie soll ich sagen, hat irgendwann so starke Probleme, dass er Interventionen von anderen braucht oder so weiter. Ja, also das ist ja nicht so, dass das irgendwie ein psychisches Risiko wäre oder so, Magie zu betreiben. Nicht zwangsweise zumindest. Nein, überhaupt nicht. Aber ihr seid ja beide die Grenzen und Möglichkeiten der Magie als nicht begrenzt. Das heißt, es gibt da keine Grenzen, oder? Ich meine, die gibt es eigentlich nur in seiner eigenen Vorstellung. Und wenn man sich keine Grenzen mehr vorstellt, dann gibt es eben keine mehr. Das heißt, dass die Möglichkeiten eigentlich unbegrenzt sind. Ja, sehe ich so. Die nächste logische Schritt wäre dann eigentlich, dass irgendwann vor unbestimmbarer Zeit ein Magier die letzte Grenze überschritten hat und wir seither komplett in seiner Illusion leben, oder? Ja, ich bin die Magierin. Aha, du bist es. Aha. Sie ist meine Meisterin. Nein, aber jetzt ernsthaft, ich meine, ist, oder sagst du mir jetzt wieder, das ist mir wurscht. Wie wüssten jemals verifizieren, dass das, was dein Sensorium dir in dein Bewusstseinsstrom füttert, dass das überhaupt passiert da heraus? Und du jetzt, ja, sitzt da, kommt davor, du machst eine Radiosendung, kommt davor, der Werner sitzt da gegenüber. Kommt mir vor, es hören Leute zu und schreiben irgendwelche Dinge in den Chat. Ist alles nur Bingo, Tarek, Freebie. Das hast du alles nicht selber erschaffen, selber eingebildet. Man, außerhalb vom Bezugssystem, vom Bezugsrahmen, da wird es schwierig. Mhm. Darum könnte ich jetzt wirklich sagen, ist mir eigentlich wurscht. Ich weiß eh, ich hab's schon gesehen. Das heißt, ja, das haben wir wieder beim Alles ist relativ und. Aber das Schöne ist ja, dass das Universum dann dadurch irgendwie den Sinn hat, den du ihm gibst. Du selber. Und das ist das Klasse für mich auch in der Magie. Ja. Also für dich zum Beispiel, du sagst halt einfach, das Universum macht jetzt Sinn, weil ich glaube, ich war schon mal da und ich komme so oft wieder, bis ich es geschnallt habe. Genau. Und dann für einen anderen macht es halt Sinn, weil er arbeitet auf die Pension und dann kauft er sich ein neues Auto und dann... Und sein Papa hat gesagt, so ist es und darum ist es für ihn so. Ja. Völlig cool. Und manche von uns fallen auf die Schnauze, andere fallen komplett auf die Schnauze und manche stellt es nur auf. Genau. Aber das Scheitern ist vorprogrammiert? Klar. Hast du schon mal was gelernt, ohne Fehler zu machen? Nein. Also ist es vorprogrammiert. Weil es geht nur ums Lernen. Und ob es weh tut, ist eine Frage deiner Beurteilung. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Ne? Also, ja, Scheitern, ist das so eine schlechte Sache? Nein, also... Und vielleicht tut es weh, wenn du mit dem Schädel gegen die Wand rennst, aber... Ein anderer kommt und sagt, wow, lässig, viel Energie. Spielt sich was ab. Okay. Naja, wir kommen jetzt ans Ende der Sendung. Für Leute, die da irgendwie sich vielleicht näher informieren wollen, habt ihr gemeint, wäre da ein Buchtipp Peter Carroll, lieber null. Also lieber als in Form von einem Buch, auf Lateinisch, also lieber null, das erste Buch oder sogar das vor dem ersten. Was steht denn da drinnen? Ja, das erste Kapitel ist das sogenannte Lieber MMM. Das ist so ein magisches Training. Ja, geht darum. Das man auch machen muss, wenn man beim IoT. Genau, das ist die Voraussetzung, ja. wenn man beim IoT zum IoT dazugehen will, dann muss man ein halbes Jahr lang das Lieber MMM bearbeiten. Das sind so Grundtechniken eben, was der Werner vorher angesprochen hat, Sigillen. Magie, eben dieses Abstrahieren von irgendwelchen Willenssätzen, Traumtagebuch schreiben, mit Träumen arbeiten, Visualisationstechnik, ja, solche Dinge. Das ist der Anfang von diesem Buch. Und es ist einfach ein Grundabriss quer durch verschiedene Techniken und Sichtweisen. Sehr am Es ist keine Sammlung von fertigen Ritualen oder sowas, sondern erklärt halt verschiedene Aspekte, wie es der Peter Carroll gesehen hat. Und sehr hilfreich, weil es einfach sauber zusammengeschrieben ist und einen umfassenden Einblick gibt. Also wenn man sich mal anschauen will, ob da jetzt irgendwas dran ist oder ob sie einfach nur alles spinnt, dann könnte man sich das Buch kaufen und könnte mal selbst ausprobieren, ob es irgendwas für sich Ja, es sind eben weniger praktische Rituale drin. Ja. Also wer sowas würde, sollte mal schauen, ob er nicht mit anderen irgendwo in einem Kreis stehen kann, bei irgendeiner Gelegenheit, müssen nicht unbedingt ein Chaosmagier sein. Ja, okay. Ja. Aber da ist halt irgendwie so, dass die einzelnen Säulen im damaligen Weltbild von Pete Carroll, der das geschrieben hat und der auch das groß gemacht hat alles, das sind die einfach beschrieben. Ja. So Geschichten wie Emotionsarbeiten und so Zeug. Und okay. Quer durchs Beet. Ich habe mir dann diese Frage aufgeschrieben, gibt es irgendwelche Ziele, die euch die Chaosmagie hat, oder ist das chaotisch und jeder verfolgt seine eigenen? Oder gibt es irgendwie so gemeinsame Ziele? Sie schauen sich jetzt ganz also die Chaos- interessant die, nein, also die Chaosmagie sorgt dafür, dass wir alle unsere eigenen Ziele haben. Mhm. Aber da kommt schon dran. Wir sind ein Netzwerk, wir wollen gemeinsam Spaß haben, wir wollen gut auskommen miteinander, wir wollen uns alle weiterentwickeln können, jeder so, wie er sich das selber vorstellt. Ja. Ja, und dabei unterstützen wir uns gegenseitig, die allermeisten. Natürlich nicht immer alle, und wie es so ist, in einem Hennerstall gibt es einmal Aufregung über verlorenes Ei oder irgend sowas, ja, aber im Wesentlichen halten wir zusammen, Familie sein irgendwie in dem Sinn, gemeinsam bei aller Vielfalt, wir sagen immer, das große Werk vollführen, ja, weitermachen, dranbleiben. Okay, ja, jetzt eine interessante Frage, wären noch die magischen Angriffe, aber da werden wir heute, glaube ich, nicht mehr dazu kommen und ist vielleicht ein schwieriges Thema, wo ihr dann wahrscheinlich nicht allzu viele Beispiele nennen wollt, wenn ihr überhaupt welche kennt. Ich habe das nicht einmal so sehr, magischen Krieg mag ich nicht einmal so sehr in meiner Welt haben. Mhm. Also mit der Waffe kommt der Gegner, mit dem Verteidigungspanzer kommt der Angreifer. Ich weiß gar nicht, ob das für mich nützliche Dimensionen sind. Es gibt andere, die da wirklich viel Zeit und Geld, also Aufmerksamkeit und Nerven reinstecken. Aber ich mag das nicht. Ist nicht dein Ding. Nehmen wir an, deins wahrscheinlich auch nicht so richtig. Nicht wirklich. Okay. Ja, ich danke euch beiden, dass ihr da wart. War eine spannende Sendung und. Bitte schön. Ja, vielleicht machen wir ein Update zu dem Ganzen, wenn sich irgendwelche neuen Dinge ergeben. Ja, danke für die Einladung. Ja, danke.